Also der Hauptteil ist, wird in eine Broschüre eingeführt, die heißt Einführung in den anarchistischen Kommunismus. Die habe ich nachher auch da und kann sie verteilen. Nee, das Problem ist, die heißt Introduction to Anarchist Communism, weil die von der anarchistischen Föderation UK ist, also Großbritannien, und die es noch nicht auf Deutsch gibt. Aber wir sind an der Übersetzung dran und hoffen, dass es vielleicht Ende diesen Jahres noch klappt, dass die fertig wird oder Anfang nächsten Jahres. Ernst Bloch hat ja über Utopie sehr viel gearbeitet und der kann uns da für die utopischen Momente und die Momente, wie man weiterkommt und wie man mit Utopien umgehen kann, ziemlich gut weiterhelfen. Die kämpferische Perspektive habe ich aus dem Operaismus und der autonomen Theorie entliehen und mit eingebaut, weil die die Welt so betrachten, dass man wirklich auch was machen kann und nicht so sich machtlos fühlen muss. Leider habe ich einen eurozentrischen Blick auf die ganze Geschichte. Das heißt, ich habe fast nur europäisch orientierte Bewegungen und sowas eingebaut. Das ist auf jeden Fall ein Manko, was noch zu verbessern wäre. Und es ist leider auch ein männlicher Blick. Also ich habe nicht mehr, als man es in der üblichen Literatur findet. Sagen wir so, in der üblichen Literatur ist die ganze Frauenbewegung und Frauengeschichte. Und die starken Frauen werden immer in den Hintergrund gedrängt. Und das habe ich versucht, ein bisschen zu verändern, aber ich habe dann nicht wirklich viel gemacht. Das wäre auch noch was zu verbessern gelten würde. So, ich habe zu diesen drei Quellen, zu diesen drei Traditionen, die ich genannt habe, anarchistischer Kommunismus, Ernst Bloch und Operismus, schrägstrich autonome Theorie, eine kleine, damit man sich vorstellen kann, wann, was, wie, woher kommt. Ein kleines Schaubild gemacht. Da haben wir zuerst die Arbeiterinnenbewegung, also Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung im 19. Jahrhundert, mit den bekannten Theoretikern, die das aufgegriffen haben und da versucht haben, daraus eine Theorie zu entwickeln, um zu einer besseren Gesellschaft zu kommen. Und auf der anderen Seite mit Bakunin, also Marx und Engels auf der einen, auf rechts, wie ihr vielleicht erkennt, links Bakunin, der für den Anarchismus gestanden ist und erst ganz begeistert von Marx war und dann sich später mit ihm gezofft hat, um solche Fragen wie Autorität und Staatsübernahme und so weiter. Aus dem anarchistischen Kommunismus haben sich noch andere Gestalten. Also aus dem Anarchismus hat sich eine Unterrichtung anarchistischer Kommunismus entwickelt. Ich habe unten so eine Leiste. Dass es rechts in Richtung kollektiv kommunistisch und links in anarchistisch individuell eher geht. Das betrifft so ein bisschen diese Blasen. Also der anarchistische Kommunismus geht auch ein bisschen mehr so Richtung Mitte, wobei der Bakunins Anarchismus ziemlich eher so auf individuelle Orientierung aus ist. Genau, Vertreter sind hier vom anarchistischen Kommunismus Peter Kropotkin, der mit dem ganz großen weißen Bart, Enrico Malatesta aus Italien. Und zum Beispiel auch Emma Goldman aus Russland, die dann nach USA ausgesiedelt ist. Aus dem Marxismus hat sich der Leninismus entwickelt, mit diesem Gesicht hier. Und Marx guckt schon ganz kritisch auf ihn runter. Und wie ihr vielleicht wisst, die o Oktoberrevolution, also da, wo Leute, die unter der Flagge des Kommunismus die Macht erobert haben, und es ja sehr viel kritisch gesehen wird, wie kommunistisch das jetzt war oder nicht. Gleichzeitig, also die Revolution in dem ukrainischen Teil von Russland, war eher anarchistisch orientiert und wurde von Nestor Machno, das ist der hier, angeführt. Und das nennt sich dann Machnowschina. Also die hatten riesige Gebiete mit Hunderttausende von Bauern anarchistisch revolutioniert und unter Selbstverwaltung gestellt. Dann gab es, also die Machnowschina haben die Bolschewiki unterstützt auch und haben die als so ein bisschen andere Brüder angesehen, haben gesagt, ja, das sind ja auch auf der Seite der Revolution, sind ein bisschen anders als wir, aber die unterstützen wir trotzdem. Als dann in Russland die Revolution gesichert war, haben die aber militärisch die Machnowschina niedergeschlagen. Und es war eine ganz schlimme, ganz blutige Erfahrung, die das Verhältnis deswegen maximal anspannt, also zwischen Anarchisten und Kommunisten. Eine Kritikerin ist die hier, Rosa Luxemburg, die von vornherein die Art, wie Lenin die Macht erobern wollte und erobert hat, sehr kritisch gesehen hat. Und es gibt das berühmte Zitat, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Aber natürlich, Rosa Luxemburg ist auch Marxistin und Kommunistin und hat ihr Leben lang für die kommunistische Revolution gekämpft. Und hat auch die Oktoberrevolution am Anfang noch verteidigt, wenn sie auch solidarisch kritisiert hat quasi. So, der Machno ist dann nach der Niederschlagung, hat er überlebt mit ein paar Freunden und ist nach Paris und hat da ein Manifest geschrieben und überlegt, was sie falsch gemacht haben in der Ukraine, warum sie niedergeschlagen werden konnten, was sie anders hätten machen müssen. Und die haben die anarchistische Plattform geschrieben, das ist so ein Dielo Truda, haben sich da genannt, Sache der Arbeiter, auf Ukrainisch wahrscheinlich. Und so eine Plattform, wie Anarchistinnen und Anarchisten sich organisieren müssten. Man sieht hier, der Pfeil geht wieder ein bisschen mehr nach rechts in das Kollektivistische, und also mehr mit Disziplin, Einheit in der Theorie, Einheit in der Praxis. Es wurde auch ein bisschen kritisiert als Bolschewisierung des Anarchismus, aber es ist auf jeden Fall was so ein bisschen von diesem Chaos-Anarchismus, wenn man es mal so ausdrücken will, wieder mehr in die organisierte und ja, wir wollen eine Revolution und Hierarchien abschaffen, aber gut organisiert und diszipliniert quasi. Und das hat ganz viele anarchistische Organisationen heute, nennen sich plattformistisch. Also ich habe hier nochmal ein paar genannt. Irgendwie, es gibt in den meisten Ländern und vor allem gerade in Schwellenländern gibt es eigentlich immer plattformistische Organisationen, also welche, die sich ein bisschen mehr kommunistisch mäßig organisieren, aber immer noch diesen anarchistischen Anspruch der Hierarchiebekämpfung auch haben. Und daraus hat sich die Anarchist Federation UK entwickelt und ihr Konzept von Anarchist Communism, was an den Plattformismus angelehnt ist, aber was nochmal was anderes auch ist. Also die haben schon ein paar Sachen anders gemacht. Und ich meine, man muss denken, dass die haben in 1930 oder sowas haben die das geschrieben, diese Plattform. Und die haben schon noch Aktualisierungen reingemacht. Genau, das ist so der eine Strang quasi, der hier über die anarchistische Geschichte fließt. Der andere Strang ist dann über Marx und Engels und Lenin gibt es die Frankfurter Schule. Und da ist auch Ernst Bloch, würde ich sagen, stark beeinflusst und aber auch direkt von Marx und Engels selbst. Also Bloch war ein marxistischer Philosoph. Und als drittes, das ist jetzt ein bisschen schade, dass man das jetzt nicht so gut sieht. Oh, ich muss ihn hochschrauben. Dann fehlt es halt oben ein bisschen, aber es wäre besser so. Als drittes hat sich in Italien in den 60ern eine Bewegung entwickelt, die sich Autonomia Operaia nannte. Ich würde sagen, es ist ein anarchistisch gewordener Marxismus. Ich finde, die Formulierung passt eigentlich. Ich sage zu den allen drei noch ein bisschen was, damit ihr wisst, was so der Background ist. Zuerst sage ich zur Anarchist Federation was. Also die gibt es seit über 25 Jahren im Vereinigten Königreich, besteht aus 150 Gruppen, ist in verschiedenen sozialen Bewegungen aktiv, also Frauenbewegungen, Umweltbewegungen, gegen die Kürzungen, auch Schwulen- und Lesbenbewegungen, Hausbesetzung oder Miet- und Vertreibungsproblematik und so, also in ganz vielen Bewegungen. Hat vierteljährige Treffen, Sommercamps, Arbeitsgruppen und hat eine Zeitschrift, eine vierteljährige, die heißt Organized, das ist die hier, und so ein Bulletin, alle zwei Wochen so ein Paper, was rauskommt. Also ist ziemlich gut organisiert. Ernst Bloch, das ist der mit der Pfeife, nachdem diese Woche hier benannt ist. Der ist 85 in Ludwigshafen geboren, hat, ich weiß gar nicht, wo er studiert hat, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Weiß das jemand? Naja, jedenfalls hat er in Deutschland gelebt und musste dann ins Exil, als die Nazis an die Macht gekommen sind. Musste erst nach Prag und dann ist er nach New York weiter. Ist dann 1948 zurückgekommen und hat sich entschieden, in die DDR zu gehen, weil er sich als Kommunist gesehen hat und sein Land quasi die DDR war. Hat auch gleich so einen Preis gekriegt, irgendwie nach 7 Jahren. Aber 1956 gab es halt diesen Volksaufstand oder Arbeiteraufstand, wird auch genannt, in Ungarn, der halt blutig niedergeschlagen wurde, unter anderem von der DDR-Regierung. Das hat er kritisiert und daraufhin wurde er aus der Uni rausgeschmissen. Und dann hat er sich entschieden, halt in den Westen zu flüchten und ist nach Tübingen gekommen. Und hat hier gelehrt und ich weiß nicht, wenn es hier Ältere gibt, es hier nicht, war noch in seinen Vorlesungen. Also er ist 77 dann gestorben. Sein Hauptwerk heißt Prinzip Hoffnung, ist 1600 Seiten lang und beschäftigt sich ganz ausführlich mit der Utopie. Also sein Konzept ist die konkrete Utopie, andererseits die Geschichte nach utopischen Momenten zu suchen und dann nicht so nach Luftschlössern, sondern eher nach konkreten, in der Geschichte verankerten Utopien. Aber da kommen wir später noch ein bisschen mehr drauf zu. Oh, das ist jetzt ein bisschen voll. Ja. Die Autonomia Operaia, also das ist das, wenn ihr heute hört, die Autonomen, das ist die Grundlage dafür. Das Witzige ist, die meisten Autonomen oder die so gesehen werden oder sich selbst so sehen, also meistens hat es ja eher was mit Schwarzanziehen zu tun und als mit anderen Sachen. Aber die wissen es meistens gar nicht, dass es irgendwie da eine Theorie gab oder dass es überhaupt so aus dem Marxismus herauskommt, weil heute nennen sich Autonome irgendwie sowohl Anarchisten als auch Anti-Imps oder es gibt halt alles. Ist ja keine feste Organisation. Jedenfalls ist es so entstanden, dass in Italien in den 50ern die Kommunistische Partei gesagt hat, ja, jetzt muss man erstmal nach dem Krieg den Kapitalismus aufbauen, bevor man irgendwie Revolution machen kann. Und hat halt dieses Fabrik, das Fiat und die Autofabriken sind groß geworden, hat sich da voll reingehängt. Und dann waren die Arbeiter unzufrieden mit der Partei. Sie hat die nicht mehr vertreten, sie sind massenweise ausgetreten, die sind nicht mehr in die Gewerkschaften gegangen, weil sie gemerkt haben, das bringt nichts. Sie werden trotzdem massiv ausgebeutet und haben keine Verbesserung in ihrem Leben. Dann hat sich das, haben die angefangen halt unabhängig von Gewerkschaften auch wild zu streiken. Also wilde Streiks heißt, wenn man ohne Gewerkschaft streikt, sondern nur in Absprache so mit den Mitarbeitenden. Und dann haben sich ein paar Intellektuelle, die erst noch in der KP waren, eine Theorie draus gemacht, dass es eigentlich besser ist, also dass jetzt die Zeit ist, wo man quasi ohne Partei, auch als Kommunisten ohne Partei kämpft und in den Arbeitervierteln und Arbeiterkneipen organisiert. Also daher kommt dieses autonome Szene-Ding, weil man in den Kneipen und Vierteln und auf so großen Versammlungen eher sich organisiert und nicht mehr in welchen Parteistrukturen oder anderen Organisationen. Ja, und was halt auch auszeichnet, sind, dass die, also meistens waren die Arbeiter so junge Arbeiter aus Süditalien vom Land und die waren mega unzufrieden mit der Fabrik und sind auch ziemlich wütend geworden und konnten auch echt mal auf den Putz hauen. Und dass die so mehr zu militanten Kämpfen geneigt haben, als jetzt die gesettelten Familienväter, die da noch hauptsächlich als Männer auch in den Fabriken gearbeitet haben. Die haben 1969 gab es den sogenannten heißen Herbst, da haben die sich enorme Lohnerhöhungen erkämpfen können, haben die 40-Stunden-Woche durchgesetzt. Also ihr müsst euch vorstellen, davor gab es noch mehr als 40 Stunden in der Woche, die man arbeiten musste, wenn man in der Fabrik gearbeitet hat. Und haben die Lohngruppen abgeschafft. Also sie haben geschafft, dass es nicht mehr die einen besser bezahlt werden, die anderen schlechter, sondern haben sich so zusammengeschlossen, dass sie alle zusammen die gleichen Lohn kriegen und sich dann nicht mehr spalten lassen gegeneinander, indem ein kleiner Teil halt besseren Lohn kriegt. Und es gab punktuelle Zusammenarbeit mit Studierenden, es gab Streiks und Sabotagen. Also in Italien und in Frankreich hat das mit der 68er-Bewegung echt geklappt, dass Studierende und Arbeitende zusammen sich mobilisieren lassen haben und nicht nur das so, wie es hier halt verkürzt wird als Studi-Revolte. Genau, und dann gab es, diese Kämpfe wurden technologisch niedergeschlagen, wird gesagt. Also die Fabriken wurden so umgebaut, dass es sich nicht mehr leicht kämpfen ließ. Wie das genau ist, wäre eine andere Geschichte. Und dann sind ganz viele sind auch aus der Fabrik abgehauen und hatten keinen Bock mehr in der Fabrik zu leben und haben versucht, anders durchzukommen. Also es war ganz viel Ladendiebstahl, proletarisch einkaufen hat man das genannt. Oder zusammen plündern gehen oder schwarzfahren. Und also diese Schwarzfahrbewegung kennt ihr vielleicht von Tone Steine Scherben, das Lied mit dem, also nee, er brennt die BVG, der Fahrpreis ist zu teuer, wir zahlen nicht und so. Also das passt genau in diese Tradition. Aber auch halt in die Frauenbewegung, also dass sie das Recht auf Abtreibung erkämpft haben und Hausbesetzung und Umweltbewegung. Also es sind ganz viele verschiedene Bewegungen gegangen und Teil hat auch mit dem eigenen Leben zu tun. Also wenn man nicht gezwungen ist, irgendwie jetzt ein Kind auszutragen und das zu verpflegen, kann man sich mehr um sich selber kümmern, muss weniger arbeiten vielleicht. Wenn man schwarz fährt oder aneignet oder plündert oder Häuser besetzt, muss man weniger Geld verdienen und kann halt sich mehr um sein eigenes Leben kümmern. Also es war so eine ist weggegangen von den jetzt nur Arbeiterkämpfen, aber da natürlich auch noch, weil arbeiten mussten die meisten ja trotzdem noch. In Deutschland haben die Autonomen dann eher angefangen dann mit der Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung in Brockdorf. Genau. Und die Theorie hat es nachgeholt und hat gesagt, ja, das ist eine Fabrica diffusa, also die Fabrik hat sich in der Gesellschaft aufgelöst. Die ganze Gesellschaft wird nach kapitalistischen Maßstäben organisiert und deswegen wird in der ganzen Gesellschaft gegen diese kapitalistischen Prinzipien gekämpft und für das eigene Leben immer gekämpft. Das ist so der Theoriestrang, den ich sehr fruchtbar und sehr interessant finde, den es leider zu wenig in theoretischer Form hier in Deutschland gibt, irgendwie, sondern eher so Grabenkämpfe zwischen anderen. So, das ist das Cover von der Introduction to Anarchist Communism. Und ich fange jetzt mal an, dieses Broschüre vorzustellen. Ich habe hier noch, glaube ich, ein paar Thesen, die ich im Laufe des Vortrags erläutern will. Genau, und geht es auch mal darum, wie kann Kapitalismus überwunden werden. Und ich will darstellen, dass der Kapitalismus nur durch die Verbindung der Vielheit der Kämpfe überwunden werden kann. Dass alle sozialen Kämpfe, die der Profitmaximierung gegenüberstehen, Teil des Klassenkampfs sind. Also das ist ein bisschen altmodisch klingende Begriff, aber der ist auch für die Anarchist Federation ziemlich zentral. Dass wir so als radikale Minderheit, also wir sind jetzt, so wie wir denken, nicht die Mehrheit der Gesellschaft, dass wir dann eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielen können, ohne Führungsanspruch aufzustellen. Weil ich meine, als Anarchisten will man nichts anführen, so, sondern will Teil sein. So. Und wir werden über die Rolle von selbstorganisierten Projekten und linker Subkultur sprechen. Zum Beispiel gerade dieses Haus, in dem ihr wohnt, in dem ihr gerade sitzt, in dem ich hier wohne. Weil die eine gute und eine schlechte Seite hat und das man reflektieren muss. Und es gibt den Vorschlag von der Anarchist Federation, wie man zur Revolution kommen kann, ohne eine Führungspartei zu sein, durch eine Kultur des Widerstandes. Was das genau wird, sein wird, kommt dann nachher auch. Ja, in der Struktur, also wir werden erst über Kapitalismus sprechen. Das ist eigentlich die Struktur von der Broschüre. Also ich könnte sie nachher auch mitnehmen, ich habe noch ein paar Ausgaben da. Sonst kann man die auch kostenlos downloaden. Also es geht erst um Kapitalismus, dann um Revolution und Reform, dann was anarchistischer Kommunismus eigentlich sein soll, dann um die Grenzen der Vorwegnahme. Also als Anarchisten wollen ja oft die neue Gesellschaft in der Schale der alten schon aufbauen oder wollen auch im Jetzt und Hier schon ein bisschen das gute Leben sich erkämpfen, ohne erst, dass das ganze System umgewälzt werden soll. Und da gibt es zwei Stile, das zu machen. Eine wird Lifestylism genannt, also Lifestylismus auf Deutsch vielleicht. Und die andere Dual Power Strategy, also duale Machtstrategien. Da werde ich kurz drauf eingehen, auf Lifestyle oder auf duale Macht, was so zum Beispiel Anarchosyndikalismus vielleicht ein bisschen reinpasst oder auch Mietshäuser-Syndikat, wo dieses Haus hier Teil davon ist. Und dann kommen wir zur Kultur des Widerstands und zu wie wir kämpfen können. Gut. Bin ich zu schnell oder ist das Tempo okay so? Ja? Gut. Also, in der Broschüre wird am Anfang die Frage geklärt, ist Kapitalismus natürlich? Weil ja irgendwie alle, die Kapitalismus verteidigen, so, ja, der Mensch ist halt gierig und deswegen müssen wir unser System auf Gier aufbauen und das ist alles ganz natürlich und das kann man nicht anders machen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Dann charakterisieren sie Kapitalismus auf eine relativ simple Art, die ich aber trotzdem nicht falsch finde. Und zwar sagen sie, es gibt halt hier Kapitalisten, also Menschen, die so viel Eigentum haben, dass sie davon allein leben können. Und es gibt Arbeiter, die halt ihre Arbeitskraft verkaufen müssen oder irgendwo arbeiten gehen müssen in irgendeiner Form, um davon leben zu können. Also die Kapitalisten, zum Beispiel haben sie jetzt hier in Tübingen ein Haus, was sie vermieten können, oder wenn sie genug Häuser haben, müssen sie es auch nicht vermieten, aber sie können es, dann haben sie mehr Geld und sie müssen nichts dabei machen, sie können jemanden einstellen, der das Ganze verwaltet und organisiert und so und sie kriegen jeden Monat auf ihr Konto überwiesen, zack, weil sie haben einen Zettel, wo drauf steht, dieses Haus ist mein Eigentum. Wer muss dafür zahlen? Natürlich die Leute, die mieten, als Miete wohnen müssen, also ich schätze mal so ziemlich wir alle, müssen halt quasi unsere Arbeitskraft, unser Geld, was wir haben, das, was wir haben, halt hergeben und die können davon leben. Das Gleiche passiert in der Fabrik. Das Gleiche passiert im Finanzsektor. Das Gleiche passiert an ganz vielen Stellen, wo es halt um Arbeit geht. Und das wird Ausbeutung genannt. Also nicht jetzt moralisch, weil es jetzt eine schlimme Arbeit ist, sondern allein, weil die Menschen, die arbeiten, halt mehr abgeben müssen, als sie eigentlich kriegen würden von dem, was sie von ihrer Arbeit her machen. Weil sie eben halt Kapitalisten, also Milliardäre oder so, gibt es ja in Deutschland auch 150 oder so, die einfach dadurch immer mehr kriegen. So funktioniert das System halt. Klassenkampf, so klassisch verstanden, ist es halt nur so in der Fabrik oder auf der Arbeit, dass die Leute halt dann streiken oder versuchen halt bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen sich zu erkämpfen und dann das Management immer so dagegen steht. Von den Operaisten oder auch von der Anarchist Federation, die sagen aber, Klassenkampf ist auch noch überall anders. Also überall, wo Kapital auf der einen Seite und Profit auf der einen Seite gegenüber dem Lebensinteressen der Mehrheit oder der Masse oder den einfachen Leuten steht, dort ist überall, wird gekämpft. Also wenn es zum Beispiel einen Park gibt, irgendwo einen großen Park und die Leute gehen hin und genießen ihre Freizeit und dann soll der zugebaut werden und da halt irgendwie ein Einkaufscenter gebaut werden, weil das mehr Geld bringt, dann ist da wieder Kapital und lebendige Arbeit oder das Lebendige auf der anderen Seite. Und deswegen ist also in fast allen Bereichen ist es Klassenkampf. Also auch, ja, mehr dazu später vielleicht. Dann ist die Frage nach den Mittelklassen, die wird da auch erläutert, weil es immer heißt, so Klassen wird so missverstanden oft so, ja, die mehr verdienen sind eine andere Klasse als die weniger verdienen. Und die sagen aber, das ist eigentlich nur was, um uns gegeneinander aufzuspalten irgendwie. Also egal, ob wir mehr oder weniger verdienen, wir sind alle so in einem großen Boot und es geht eher darum, das System zu überwinden, was halt auf Profit basiert und darauf, dass halt Leute nur von ihrem Eigentum leben. Also es geht nicht darum, dass jetzt besser verdienende und schlechter verdienende gegeneinander ausgespielt werden. Genau, und dann die Frage, die gerade hier in Deutschland ja sehr präsent ist, auch gibt es Klassen überhaupt noch? Da habe ich eine extra Folie zu. Aber man sieht es jetzt leider nicht wegen diesem Dings da. Da steht, Kapitalisten sind böse. Also mal als provokante These. Das ist, was oft so hier in diesem Bild zum Beispiel dargestellt wird und was oft so vereinfacht gesagt wird oder was gesagt wird, um was zu skandalisieren. Und da gibt es jetzt verschiedene Positionen zu, auch innerhalb der Linken verschiedene Positionen. Deswegen habe ich das mal ein bisschen aufgegliedert hier. Also eigentlich so im Bürgertum sagt man ja, es gibt ja keine Kapitalisten. So ein Unternehmer muss ja auch total viel arbeiten, damit der an sein Zeug kommt. Und ja, Leute, die was besitzen, die haben es auch verdient, dass sie was besitzen. Sie haben es ja irgendwie geerbt und dann haben die Eltern viel dafür gearbeitet oder sie haben es irgendwie sonst sind irgendwie rangekommen durch harte Arbeit und sowas. Deswegen gibt es eigentlich keine Kapitalisten. Und Ralf Davendorf hier in Tübingen hat schon in den 50ern gesagt, wir sind eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft. So. Böse sind eigentlich nur die Verbrecher sind und die Gesetze nicht einhalten oder Extremisten. So. Das sind die Bösen halt, nicht die Kapitalisten. Dann gibt es so die sehr moderne Strömung, neue Marx-Lektüre, manche nennen es Wertkritik. Antideutsche habt ihr vielleicht mal gehört. Die gehen in die Richtung, oder Antinationale teilweise, gehen in die Richtung, die sagen, ja, Kapitalisten sind ja genauso vom System gezwungen, die Profitlogik zu folgen, wie wir alle in dieses System reingezwungen sind. Also die sind nicht böse und das ist total verkürzte Kapitalismuskritik und strukturell antisemitisch, wenn man irgendwie sagt, ja, der Kapitalist ist böse und so. Die greifen aber ein bisschen, finde ich, auch diesen Diskurs aus dem Bürgertum halt auf. Einerseits mit den Verbrechern und Extremisten, da sind die nicht so drauf, sondern die sagen, böse sind halt die Nazis, die Islamisten und Antisemiten oder auch linke Antisemiten. Also die haben schon noch so ein Gut-Böse-Konzept. Jetzt aus so einer, also aus meiner Perspektive eigentlich eine sehr anarchistische, aber fundiert auch marxistische Position, ist eher so eine materialistische Position. Es gibt kein Gut und Böse. Das ist immer nur Moralphilosophie. In Wirklichkeit gibt es halt verschiedene Interessen. Und wenn Leute viel Kapital besitzen und dann dafür Fabriken bauen und dann sehen, okay, wenn ich jetzt meine Arbeiter besser bezahle als der Konkurrent, dann muss ich meine Produkte teurer verkaufen. Also bezahle ich sie schlechter und die Konkurrenz denkt auch, ich bezahle das schlechter. Und das ist ein System, was sie halt dazu bringt, so zu handeln. Gleichzeitig haben sie ein Interesse natürlich. Sie verdienen damit einen Haufen Geld und werden damit reich. Und ich weiß nicht, vielleicht jeder von uns, wenn der Kapitalist als Kapitalist auf die Welt gekommen wäre, würde sich genau gleich verhalten. Also es ist nicht böse, sondern die handeln einfach in ihrem Interesse und das ist einfach normal. So. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir halt auf der anderen Seite der Barrikade stehen, weil je weniger wir beim Arbeiten verdienen, je mehr Miete wir zahlen müssen, je mehr GEZ oder Steuern oder Bahnpreise wir zahlen müssen, desto schlechter geht es uns. Also wir haben einfach ein Interesse daran, dass wir nicht irgendwie uns auf andere Ausgebeutete wütend werden, auf irgendwie Flüchtlinge oder sonst was, sondern dass wir uns alle zusammenhalten und sagen, ist ein gutes Leben, ist für alle, ist möglich und wir müssen halt gegen dieses Interesse des Kapitals oder der Kapitalisten halt auf der anderen Seite stehen. So, das ist das an sich schon mal, eigentlich kann man da schon jetzt den Rest des Abends drüber diskutieren, aber eigentlich soll es darum nicht gehen, das ist nur so ein kleiner Beigeschmack. Hier ist es ganz schön verdeutlicht, finde ich. Also das ist von einer antikapitalistischen Tierrechtsgruppe aus Zürich und die haben hier diese Collage gemacht, dass der Schlachter hier mit Anzug und Krawatte also kein Mensch ist so, sondern das Geld an sich, was das wirkt. Das ist, wenn ihr euch mal mit Marx beschäftigt, kommt das ganz gut raus, wie das Kapital der eigentliche Akteur ist im System. Genau, aber wer ist der Akteur? Das gibt es nämlich auch gerade in der Linken ganz verschiedene Blicke drauf und ich finde, das ist ganz essentiell, wie der Kapitalismus gesehen wird. So. Es gibt nämlich erstmal so ein bisschen die traditionelle Linke, die Parteikommunistinnen, die Anti-Imps mehr so. Die sehen das, also das, diese Maschine hier ist der Kapitalismus, ne? Aus, weiß jemand woher? Aus welchem Film? Genau, moderne Zeiten, da steckt er, der Charlie. Genau. Also die sagen, das Kapital oder die Kapitalisten regieren, die herrschen halt im Kapitalismus. Und wir Arbeiterinnen und Arbeiter müssen halt uns immer wehren und immer in Streiks und so organisieren und dann immer dagegen kämpfen. Und irgendwann kann man dadurch zur Revolution kommen. Ich habe gesagt, das ist ein bisschen Blick von oben, weil der vor allem die Handlungsweise des Kapitals oder der Kapitalisten in Fokus nimmt. Da wird immer, wenn was gesagt wird, ja, das haben die Kapitalisten jetzt gemacht und wir müssen jetzt irgendwie dagegen protestieren oder sowas. Dann gibt es eben diese angesprochene, gerade moderne Strömung, von der neuen Marx-Lektüre, antinationale Wertkritik. Die sagen ja, das Kapitalismus ist eine Maschine und da sind wir alle unterworfen, Arbeiter genauso wie Kapitalisten. Der Kapitalist verhungert genauso, wenn er irgendwie die Arbeiter nicht ausbeutet und da kann man gar nichts machen. Das ist eine Maschine und die muss man einfach abschaffen und sonst geht gar nichts so. Wie, also während die hier über Revolutionen reden, die Oberen, sagen die leider nie genau, wie sie sich dieses Abschaffen vorstellen, weil ich glaube, da liegt der Hund begraben. Und genau deswegen gibt es noch eine dritte Richtung, das ist die aus Operaismus, das kommt aus dem Italienischen, halt von Operaia. Operaia heißt Arbeiter und Operaismo heißt eigentlich Arbeitertümlerei oder Arbeiterismus. Das, woraus sich eben die Autonomen entwickelt haben. Die haben eine sogenannte kopernikanische Wende vollzogen. Ne, Kopernikus kennt ihr vielleicht, der gesagt hat, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht andersrum. Das hat ja das Weltbild umgeschmissen und genauso haben sie hier in der Sicht auf den Kapitalismus das Weltbild umgeschmissen. Weil die haben gesagt, eigentlich ist es so, dass immer die Arbeiterinnen und Arbeiter, also die lebendige Arbeit, dass die immer zuerst agieren. Und das Kapital reagiert nur die ganze Zeit und versucht das System zu retten und muss immer wieder reagieren. Und jede Aktion kommt eigentlich von uns aus. Damit man das ein bisschen verstehen kann, habe ich das mal an einem Beispiel festgemacht. Gerade moderne Zeiten, hier Modernisierung. Also sowas, dass es immer neue Maschinen gibt, dass die Industrie immer weiter modernisiert wird. Der Traditionsblick würde sagen, also die erste genannte Gruppe, ja, das Kapital investiert halt, um immer mehr Profit machen zu können, oder die Kapitalisten profitieren, um immer mehr Profit machen zu können, kaufen die immer neue Maschinen und durch die Konkurrenz müssen sie sich halt immer weiter modernisieren. So, das ist auf jeden Fall was ich sagen würde, es stimmt und ich muss auch zu allen drei Blickwinkeln sagen, ich finde alle drei Blickwinkel stimmen. Aber alle drei Blickwinkel machen uns verschiedene Möglichkeiten auf und andere zu. Weil der Wertkritiksblick sagt, ja, die inneren Dynamiken des Kapitalismus sorgen für eine permanente Modernisierung. Da kann niemand was machen, da können die Kapitalisten nichts dran ändern, da können wir hier unten nichts dran ändern. Das ist die Maschine an sich und da kann man nichts tun. So. Stimmt auch irgendwo. Also auch da kann man vielleicht Sachen mit erklären und auf eine komplexe Weise vielleicht Erkenntnisse gewinnen. Aber während hier halt die Potenziale der Kapitalisten aufgemacht werden, was die Kapitalisten alles tun können und hier das alles als eine Maschine gesehen wird, die von alleine läuft, wird hier im Operaismus halt Perspektive von unten aufgemacht. Also das, was uns als Nicht-Kapitaleigner oder KapitalbesitzerInnen interessieren müsste. Weil die sagen, würden jetzt sagen, die Kämpfe der Arbeiterschaft für akzeptable Arbeitsbedingungen bringt das Kapital dazu, in Maschinen zu investieren. Also als Beispiel, wenn die Leute noch immer wie in Deutschland oder England im 19. Jahrhundert einen 13-Stunden-Tag arbeiten und für einen Hungerlohn und ihre Kinder irgendwie mit Opium vollstopfen müssen, damit die irgendwie nicht schreien, weil sie eh arbeiten müssen den ganzen Tag. Wenn das noch so laufen würde, dann gäbe es eigentlich gar nicht wirklich Grund, irgendwie immer neue Maschinen zu organisieren, weil die Kapitalisten ihr Kapital da besorgen konnten. Und dass es vor allem als Reaktion auf die Arbeiterbewegung, auf die sozialdemokratischen Parteien, auf die Gewerkschaftsgründung, als Reaktion gekommen ist, Maschinen halt zu produzieren, Maschinen zu bauen, um billiger wieder produzieren zu können. Als ein Beispiel kann ich nennen, dass wenn Bücher eingescannt werden müssen, es gibt so Automaten, die einscannen können, aber es ist billiger, das Ding nach Indien zu schicken und das von irgendwelchen indischen Arbeitern einscannen zu lassen und dann wieder zurückzuschicken. Also und solange es in Indien nicht irgendwie Anstöße gibt dazu oder halt keine Organisation gibt, die das verhindert, solange wird man das nach Indien schicken und von Hand machen lassen. Also ich finde, alle drei Perspektiven haben natürlich ihre Recht und Unrecht, aber aus dieser Perspektive lässt sich am meisten Kraft schöpfen, so, weil man die Welt so sieht, dass wir schon ganz viel erreicht haben und nicht so, wir können noch eh nichts machen, ist eh nur die Maschine, oder wir sind noch eh machtlos und die da oben beherrschen ja alles und wir können ja gar nichts tun. So, das ist der kleine Ausflug jetzt gewesen dazu. Jetzt kommen wir wieder weiter zur Broschüre Introduction to Anarchist Communism. Weil als gute Anarchisten sind die natürlich nicht nur gegen Kapitalismus, sondern auch gegen jede Form von Hierarchie. Die haben da verschiedene aufgezählt. Einerseits die Hierarchien bei der Arbeit, dann natürlich Patriarchat und Sexismus, Heterosexismus oder halt Schwulenfeindlichkeit und Lesbenfeindlichkeit. Und dann, wie sie es halt aus diesem englischen Blickwinkel nennen, White Supremacy, also weiße Vorherrschaft und Rassismus. Genau, und dann habe ich noch ein bisschen dazu ergänzt, dass noch mehr Nationalismus, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus als moderne Form von und aktuell wirkende, aufkommende Form von Rassismus. Und die Anarchist Federation stellt das stark stark in Verbindung Hierarchie und Kapitalismus. Die sagen halt, solange die Leute sich anhand von zum Beispiel Hautfarben oder Kultur oder Religion oder sexuelle Orientierung oder Geschlecht oder sowas halt spalten lassen, solange kann man die Kämpfe leichter befrieden. Also wenn die Arbeiterschaft, die männlichen Arbeiter zum Beispiel, wenn ihnen gesagt wird, wir müssen den Frauen jetzt halt irgendwie weniger bezahlen, so, aber euch betrifft es ja nicht und so, ihr könnt ja froh sein und ihr seid ja eh stärker und bla bla bla. Wenn die sich darauf einlassen, dann kann das Kapital sparen an der Ecke. Kann halt billiger produzieren, weil sie Teile billiger machen kann. Da kann man noch sagen, ja, die türkischen und griechischen Arbeiter, die sind ja eh faul und so, denen zahlen wir jetzt auch weniger. Und solange die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter da mitmachen, solange schadet es uns im Endeffekt allen. Also dieses Zusammenhalten als ein zentrales Moment und das Hierarchie und diese Hierarchisierung, die hier so rüber funktioniert, halt sehr ein Interesse auf Kapitalistenseite gibt, das halt immer wieder zu pushen und einzuführen. Als Beispiel so die erfolgreichste antisemitische Schrift so nach Mein Kampf ist von Henry Ford persönlich geschrieben worden. Und er hat das, um die zu verbreiten, eine Zeitung gekauft und es einfach in dieser Zeitung drucken lassen. So, weil wenn du eine Zeitung besitzt, darfst du bestimmen, was da drin steht. Der ewige Jude heißt die. Und Henry Ford kennt ja vielleicht diesen Autofabrikant. Also er hat damit die Leute von Arbeiterkämpfen abgelenkt und halt auf andere Minderheiten lenken können als die angeblich Bösen. Und das andere Ding ist ja auch, genau, ist dann, dass dann so eine Hierarchie entstehen kann. Also auch, man sagt, ja, die Ungelernten kommen ganz unten und dann die schon ja da sind, die sind dann besser dran und die dann schon extra viel Fleiß gezeigt haben, die sind dann noch weiter oben und oben hier ist der Vorarbeiter. Und dadurch lassen sich die Leute halt, wenn die sich in solche Hierarchien bringen lassen, können die halt weniger kämpfen zusammen, weil dann wird irgendwie, hier wird immer weiter gekürzt und dann sagen die zu denen, ja komm, lass mal was machen und denen wird dann gesagt, so ja, ihr habt doch einen guten Lohn, eure Stellung ist sicher und dann sind die hier wieder außen vor. Also was gerade eben passiert mit dieser Säkundarisierung des Arbeitsmarktes, ne? Stammbelegschaft, nur noch ganz wenige hier und die allermeisten sind dann hier Zeitarbeiter, Kurzzeitbeschäftigte, Prekärbeschäftigte und so weiter. Also gegen Kapitalismus in Hierarchie, das Konzept die Kernpunkte der Anarchist Federation. Dann geht es um Revolution und Reform. Es geht darum, die Gesamtscheiße quasi zu bekämpfen, von Kapitalismus, Rassismus, Armut, Krieg, Sexismus, Umweltzerstörung, Ausbeutung und so weiter. Ich will nicht behaupten, dass das alles ist. Einige Teile davon sind aber in der Geschichte auch schon mal ein bisschen besser geworden. Also durch Reformen besser geworden, besser gemacht worden. Aber sie sagen, wie wurde es erreicht? Die Reformen wurden eigentlich immer nur erreicht, wenn es ein größeres Ziel gab und eine starke Bewegung, die den Herrschenden Angst gemacht hat. Also ich habe da zwei Zitate, die ich ganz gut finde. Sie sagen, wir machen keine Fortschritte, indem wir mit den Chefs verhandeln. Wir machen Fortschritte, indem wir ihnen Angst einjagen. Oder? Leute, die nach Krümeln bitten, bekommen nur diese und oft nicht mal das. Wenn wir aber daran arbeiten, uns das zu holen, was uns sowieso gehört, dann sind sie gezwungen, viel mehr als nur Krümel zuzugestehen. Also es ist eine Sichtweise, wo auch Reformen quasi als Erfolg gesehen werden, aber eigentlich geht es schon um das große Ganze. Aber muss er echt. Also als Beispiel habe ich da die Sozialgesetzgebung in Deutschland. Die hat Bismarck Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Und so steht es im Geschichtsbuch. Ich habe neulich mal eins in der Hand gehabt. Ja, Bismarck führte die Sozialgesetze ein. Was steckt dahinter? Das war halt eine starke Arbeiterbewegung in Deutschland damals oder in den deutschen Ländern. Und die SPD war stark und es war illegalisiert und war trotzdem stark und haben die Arbeiterschaft dann echt mobilisiert. Und es war diese Idee von Revolution und diese Kraft war da und es war wirklich immer die Angst, ja, die Arbeiter, die steigen uns aufs Dach und die schaffen uns doch den Staat ab und so weiter. Und das hat Bismarck einerseits besänftigt, indem er die Sozialdemokraten verfolgen lassen hat, andererseits, indem er aber auch Zugeständnisse gemacht hat, nämlich Sozialgesetze einzuführen und zu sagen, okay, es gibt eine Versicherung, nicht jeder, der jetzt mal irgendwie einen Unfall hat oder arbeitslos ist, steht gleich auf der Straße und sowas. Und er hat selber zugegeben, dass er es nur macht, um die Arbeiter zu beschwichtigen und nicht irgendwie, weil er das irgendwie richtig oder gut fand oder so. Also Reformen sind auch durch so einen revolutionären Druck werden auch Reformen erreicht. Und wenn sie nicht erreicht werden, dann wird es eigentlich noch besser. So, Wege zu kämpfen, schlagen sie halt auch typisch anarchistisch direkte Aktionen vor. Also Aktionen, die direkt Auswirkungen haben oder auch direkt Druck erzeugen. Also Blockaden, Sabotage, Streiks. Im Gegensatz zu jetzt irgendwelche Bittschriften oder irgendwie Parteigründung oder über Parteien irgendwie was zu erreichen. Und Wege zu kämpfen, sagen sie, Selbstorganisation, also in Räten sich zu organisieren und mit Direktmandaten. Also so, dass man niemand wählt, der eine Macht hat, sondern Leute nur gemeldet werden mit einem gewissen Auftrag, das, was das Plenum entschieden hat, durchzusetzen. Und wenn sie das nicht machen, werden sie sofort wieder abberufen und es wird jemand anders gewählt, der das durchsetzen soll. Also wenn es nötig ist, mal, dass doch einer oder eine spricht für alle, dann nur das, was davor abgemacht wurde. So. Was ist anarchistischer Kommunismus? Oft wird Kommunismus ja mit der UdSSR gleichgesetzt oder mit dem sogenannten Realsozialismus. Anarchist Federation als englische Organisation bezieht dann natürlich auch Stellung und sagt, ja, vergesst nicht die Lager, die Hinrichtungen, die Verfolgung, die durch das Sowjetregime durchgeführt worden sind. Also dass auch Millionen von Anarchisten oder normalen Arbeitenden oder auch echte Kommunisten halt, die kritisch waren dem Regime gegenüber, halt hingerichtet worden sind. Dass man es nicht vergessen darf, also das war nicht so der Kommunismus. Gleichzeitig gab es aber auch Massenbewegungen, die für eine wirkliche Revolution und für eine wirklich bessere Welt auf die Straße gegangen sind und gekämpft haben. Und gab es da auch viele, die das anders gemeint haben und gut gemeint haben. Und also es ist nicht so nur so schwarz-weiß zu sehen. Kommunismus, die Definition gab es mal von Marx, ich habe es mal mit dem generischen Femininum versehen. Jeder nach ihren Bedürfnissen, jeder nach ihren Fähigkeiten. Also alle sollen nach ihren Bedürfnissen konsumieren dürfen und alle nach ihren Fähigkeiten und Wünschen sich einbringen mit Arbeit. Das ist so ein bisschen eine mögliche Utopie. Wichtig ist aber auch, gerade auch als Anarchist natürlich, dass die politische Herrschaft auch in der Hand aller liegt. Also alle Entscheidungen, wo jemand betroffen ist, sollten die auch mitreden sollen. Also alles, was mich betrifft und sei es jetzt irgendwie, dass ich eine saubere Umwelt haben will, muss ich mitreden können. Und es darf nicht einfach irgendwie, dürfen Leute irgendwie Umwelt zerstören oder so oder in verschiedensten Bereichen halt. Man soll überall mitreden können. Also wirklich eine echte Demokratie, nicht so eine nicht so ein Pappmaché-Demokratie, wie wir gerade eben haben. Also es ist die Überzeugung, dass interessante, erfüllende Arbeit für alle möglich ist und dass die unangenehme Arbeit auch gleichmäßig auf alle aufgeteilt werden kann. Genau, also eine bedürfnisorientierte Organisation ist so das Ziel. Wenn man jetzt fragt, ja, gab es dann irgendwie schon mal Kommunismus? Dann sagt die Anarchist Federation, ja, anarchistischer Kommunismus ist eine lebendige, jahrhundertelange lebendige Tradition, auch Bewegungen, die sich noch gar nicht so genannt haben, passen da gut rein. Und haben da so eine Liste, wir haben auch einige Beispiele, also so, ich habe es ein bisschen noch ergänzt, zum Beispiel von den Bauernaufständen, die hier in der Gegend vor 500 Jahren stattgefunden haben, bis zu den großen Revolutionen, auch die als bürgerliche Revolutionen dann gelabelt werden, bis zur mexikanischen Revolution und dann natürlich solche Räterepublik, Rote Ruhr, also in den 20ern hier, als ein faschistischer Putsch verhindert wurde durch Massen von kommunistischen und anarchistischen Arbeitern, oder der Kronstädter Matrosenaufstand oder eben die 3 Jahre Anarchosyndikalismus in Spanien. Warum jetzt solche Sachen wie, was jetzt alle, die sich viel mit beschäftigt haben, sagen würden, ja, das ist doch kein kommunistischer oder anarchistischer Aufstand gewesen, die französische Revolution oder auch die Bauernaufstände vielleicht nicht. Warum könnte das da reinfallen? Wie kann man das so optimistisch sehen? Da bin ich ein bisschen zu Bloch übergegangen. Um das noch ein bisschen zu ergänzen, weil Bloch eigentlich genau zu der Frage gearbeitet hat. Erstmal noch diese beiden Bärtigen, weil es nämlich ein Missverständnis oft ist, was Kommunismus überhaupt ist. Weil die haben gesagt, Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird, sondern Kommunismus nennen wir die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Kommunismus ist nicht die Utopie, sondern ist die Bewegung, die vom Jetzt in eine bessere Welt geht. Und Bloch hat das aufgegriffen. Also Bloch sieht sich da ganz in der Tradition. Ah genau. Utopie kann aber trotzdem noch wichtig sein, um zu wissen, in welche Richtung man geht, aber in welche Richtung man anpeilt. So. Aber es ist die Bewegung und das aus dem Jetzt wegkommen ist eigentlich das Zentrale. Bloch hat sich damit noch beschäftigt und hat das nochmal in ein paar Zitaten kann ich das mal ausdrücken, was er dazu noch gedacht hat. Dieses Wishful Thinking, also das, was man gerne hätte, sagt er, wenn es pures Wishful Thinking gibt, das diskreditiert seit alters her jede Utopie. Gleich als wäre jede Utopie eine abstrakte. Also dass man sagt, ja, Utopie ist doch nur Tagträumerei und das kann man doch eh nie erreichen und man muss doch jetzt im Jetzt leben und so. Und er sagt auch, und ohne Zweifel ist die utopische Funktion im abstrakten Utopisieren erst unreif vorhanden. Das heißt, noch überwiegend ohne solides Subjekt dahinter und ohne Bezug aufs Real Mögliche. Folglich ist sie leicht abwegen verfallen, ohne Kontakt mit der wirklichen Tendenz nach vorwärts ins Bessere. Aber er wehrt sich natürlich jetzt auch gegen die Anti-Utopisten und sagt, doch mindestens ebenso verdächtig wie die unreife Schwärmerei der entwickelten utopischen Funktion ist die weit verbreitete, frei ausgreifende Plattitüde des Vorhandenheitsphilisters, des Empiristen, worin der dicke Bourgeois wie der flache Praktizist das Antizipierende, also das Erwartende, allemal in bauschen Bogen nicht nur verworfen, sondern verachtet haben. Also die Utopie total verachten und verwerfen, so, das ist auch nicht das Richtige. Was ist dann das Richtige? Bloch hat dann noch ein paar Begriffe zu eingeführt, die ich sehr praktisch fand. Einmal den militanten Optimismus. Und das ist halt das, aus jeder Situation die Befreiungsmomente, die durch konkrete Aktionen möglich werden, herausfinden und vorantreiben. Also es geht darum, auch im Hier und Jetzt und in den verschiedenen Bewegungen und Aufständen und Demonstrationen und Protesten allein schon, die Befreiungsmomente rauszufinden, die es gibt und sich dafür einzusetzen und die stark zu machen. Also mit ihm werden, wie Marx sagt, zwar keine abstrakten Ideale verwirklicht, wohl aber die unterdrückten Elemente der neuen vermenschlichten Gesellschaft, also des konkreten Ideals, in Freiheit gesetzt. Also sagt, diese Momente gibt es auch im Jetzt und in der Jetztzeit und überall, aber die sind unterdrückt und die können in Freiheit gesetzt werden durch so einen militanten Optimismus. Und er warnt wird auf der anderen Seite davor, wenn man nur Ideale hat, nur subjektive Faktoren, also nur diese Leute, die halt sich auf diese eine Utopie fixieren. Ich hatte ein bisschen konkret im Blick hier so ein bisschen so selbstkritisch gesehen das anarchistische Netzwerk Südwest, was so eine Demo gegen Kapitalismus macht und nur mit Leuten, die genau ihren Vorstellungen folgt, diese Demo macht und dann halt 300 Leute da sind. ganz ohne irgendwelche sozialen Connection. Weil da sagt er, also nur diese Ideale, der subjektive Faktor von den Massen und den Bewegungen isoliert, führt zu Putschismus, nicht zur Revolution. Das ist genau die Frage nach der Minderheit. Wie sollen wir, wenn jetzt 500 Leute überzeugt sind von dem Richtigen, das gegen die Mehrheit durchsetzen? Das will man nicht und das soll man auch nicht. Das wäre Putschismus, das wäre nicht Revolution. So, und mit diesen Blickwinkeln auf das Utopische und auf die Bewegung ist anarchistischer Kommunismus auch noch viel mehr. Zum Beispiel die Solidarność-Bewegung in Polen, die unter der Zeit unter Sowjetherrschaft, also unter Sowjeteinfluss, halt gegen die kommunistische Partei gekämpft hat, aber als Arbeiterbewegung für Verbesserung der Lebensbedingungen der Leute gekämpft hat. Genauso auch die 68er-Aufstände, die großen Streiks in den Autowerken in den 70ern, war auch die Anti-AKW-Bewegung. In England gab es eine Bewegung, die eine neue Einheitssteuer verhindert hat in den 80ern. Aber auch sowas wie die Gipfelproteste jetzt irgendwie Seattle, Genua, Heiligendamm, Argentinien. Und solche Sachen wie auch Stuttgart 21 oder parallel halt diese Proteste gegen die Hochgeschwindigkeitszüge in Italien oder eben diese Aufstände hier, ja, sieht man es unten noch, in der arabischen Welt. Das alles hat anarchistisch-kommunistische Elemente und gilt es dem her mit militanten Optimismus irgendwie zu begegnen. Was mich auch noch dazu zählt, zum Beispiel das Erkämpfung des Frauenwahlrechts in den 1903 bis 1928 in England, kann als ein anarchistisch-kommunistisches Moment gesehen werden, auch wenn es nur Wahlrecht ist, aber es ist trotzdem eine wichtige Basis, um weiterzukommen. Oder die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Black Power Movement, die ganzen antikolonialen Befreiungskämpfe in der Dritten Welt, aber auch sowas wie der Christopher Street Riot, der die Akzeptanz für Schwule erkämpft hat oder verbessert hat. Und auch so ganz aktuelle Proteste jetzt, wie es in Südeuropa viele gab gegen das Spardiktat. Ja, eben auch solche Sachen wie Wall Street oder diese Gezi-Park-Revolten in Istanbul. Das, wie Verbesserungen erkämpft waren, das müssen wir vorhin mit der Reform, gibt es eine dialektische Bewegung, also dieses Hin und Her, wenn man es so einfach sagen will, was Dialektik ist. Also, es gibt diesen Zustand, die Leute sind unzufrieden mit, die wollen eine Verbesserung haben. Und dann gibt es diese Bewegung, die für eine Verbesserung kämpft. Also Kampf benutze ich jetzt natürlich nicht als körperlicher Kampf, sondern als Social Struggle. Oft kommt dann aber von oben eine Vereinnahmungsbewegung, die die wirkliche Verbesserung verhindert, aber auf einem höheren Niveau als das vordere stehen bleibt. Also wenn die 40-Stunden-Woche eingeführt worden ist, dann war das nicht das, was vielleicht auch die Leute wollten. Die wollten vielleicht ein wirklich gutes Leben und vielleicht nur 30 oder 20 Stunden in der Woche arbeiten. Aber die Kapitalisten sind darauf eingegangen, haben halt die 40-Stunden-Woche zugestanden. Oder das Frauenwahlrecht oder alles Mögliche. Also ich mache nachher noch ein konkretes Beispiel fest. Wenn es nicht klappt, diese Vereinnahmung, wie in Frankreich 1791, da hat der König gesagt, als die Leute gehungert haben, ja, esst doch Kuchen, wenn ihr kein Brot habt, dann gab es eine Revolution zu einer anderen Gesellschaft. Meistens haben die Herrschenden daraus gelernt und es gibt immer diese Vereinnahmungsbewegung und so kommt man immer wieder kleine Stückchen weiter. Die Frage ist jetzt, wie können wir solche Vereinnahmungen verhindern? Und auch dazu hat die Anarchist Federation ein paar Ideen. Ich habe es an einem Beispiel ausgeführt, ein lokales Beispiel, aber nicht zeitlich lokal. Ja, ich habe mich zufällig mit diesen Bauernaufständen und Bauernprotesten vor 500 Jahren hier im Remstal und in Tübingen beschäftigt. Vielleicht habe ich es ja auch mitgekriegt, dass dieser Tübinger Vertrag gefeiert wurde. Da war es genau so, also der Herzog Ulrich, nachdem hier die Straßen benannt sind, oder die Kneipe hier um die Ecke, der hat die Bauern immer mehr ausgepresst und die hatten immer schlechtere Lebensbedingungen und haben da eine breite soziale Bewegung. Also es war noch 10 Jahre vor dem Bauernkrieg, die waren noch gar nicht militarisiert, sondern es war eine wirklich soziale Bewegung mit Protestmärschen, mit Protestcamp vor dem Schloss vom Herzog und so weiter. Und die sind halt auf die Straße oder rausgegangen, um halt für ein besseres Leben zu kämpfen. Viele auch ganz naiv haben gesagt, ja, der Herzog weiß es bestimmt nicht, der ist ja schon gut, aber der hat es halt nicht mitgekriegt, dass es uns so schlecht geht. Seine ganzen Verwalter haben das nicht zugelassen und so. So war das echt am Anfang teilweise. So, der Herzog hat irgendwie rauschende Feste gefeiert, ein rauschendes Leben geführt und hat alles verprasst, was er hatte. Und er konnte diesen Aufstand nicht niederschlagen, weil das war natürlich die logische Reaktion für den Feudalherrscher damals einfach, seine Soldaten rausschicken und ihn niederschlagen und die kosten halt Gold. Dem hat das Geld gefehlt. Dann sind reiche Tübinger Stadtbürger, die hatten das Geld. Das war gerade die Zeit im Aufkommen des Kapitalismus, wo die mehr Geld hatten als die Feudalherren teilweise. Und die haben es ihm angeboten, ihm Geld zu geben, um das niederschlagen zu lassen. Aber nur, wenn sie im Gegenzug auch politische und bürgerliche Rechte kriegen. Also dass quasi die Bürger und jetzt nur das Bürgertum, nicht die Bauern, dass die halt in diesem Vertrag ausgemacht haben, was sie an politischen Rechten haben. Das wird heute oder letztes Jahr vor allem mit dieser mega teuren Ausstellung, wird das als der erste Schritt in die Demokratie gefeiert. Und wenn man sich in England und Frankreich die Entwicklung der Demokratie anguckt, die lief ganz, ganz ähnlich. Also es kommt wirklich von unten dieser Impuls, was wir vorhin hatten. Von unten kommt der Impuls und dann wird es vereinnahmt und ein Teil der Bevölkerung kriegt demokratische Rechte, darf jetzt mitreden, darf nicht einfach so verhaftet werden, sondern muss ein Richter vorgeführt werden. Es werden Gesetze irgendwie müssen eingehalten werden und so weiter. Und dafür wird der andere Teil niedergeschlagen und niedergehalten. Französische Revolution war es ziemlich ähnlich. Die Bauern waren sehr, sehr aktiv in der ganzen Revolution. Am Schluss hatten sie eigentlich kaum was von. Aber wenn man sich die Forderungen der Bauern anguckt, um 1815, 14, die hatten schon Gleichheit, umfassende Demokratie, auch ökonomische Demokratie, also dass man ökonomisch mitredet. Es war ganz genau so eine Bewegung hier. Genau das passiert. Für die Bürger war es natürlich eine Verbesserung, weil ich meine, ohne diese Bauernaufstände, wer weiß, ob wir heute schon überhaupt Demokratie hätten. Also Pappschachteldemokratie, sorry. Ich sagen. Ach genau, ich habe so ein bisschen illustrierte Bilder gefunden dazu, wie das so ungefähr aus, wie man sich das vorstellen konnte. Also dass die Leute echt am Hungertuch genagt haben, während sie halt Vollzeit gearbeitet haben und Kinder teilweise verhungert sind. Und hier war dann 10 Jahre später, nach diesem Aufstand niedergeschlagen worden ist, gab es halt einen bewaffneten Aufstand und die haben sich ihre Sensen zu Spießen umgemeißelt und haben es in den Bauernkriegen halt nochmal bewaffnet probiert und sind aber auch niedergeschlagen worden. So, genau. Also anarchistischer Kommunismus ist die Geschichte der Kämpfe, die Vergangenheit, ist auch eine mögliche Zukunft. Die haben auch eine Broschüre, wo sie eine Utopie ausmalen, wie es anders sein könnte. Ist aber auch die Analyse und Kämpfe und Experimente der Gegenwart. Und natürlich so zu kämpfen, und das ist der Unterschied zu so Parteikommunismus zum Beispiel, so zu kämpfen, wie man es auch haben will, dass man jetzt schon solidarisch und möglichst hierarchiefrei sich organisiert und natürlich antirassistisch und antisexistisch und so weiter und nicht erst sagt, das kommt alles erst nach der Revolution, sondern man will es auch jetzt schon. Also das Wachsen einer neuen Gesellschaft in der Schale der alten ein Stück weit. Das wird auch auf Englisch Prefiguration genannt. Ich weiß nicht, kann jemand gut Englisch, kann jemand Prefiguration gut übersetzen? Letztes Mal hat jemand gesagt Präfiguration. Konfiguration plus Feuer. Vorgestaltung. Vorgestaltung. Das klingt gut. Ja, ich habe es mit von der Wegnahme, aber Vorgestaltung klingt auch gut. Genau. Und das ist ja das auch, was Anarchisten und Kommunisten grundsätzlich unterscheidet, dass die einen sagen, ja, es muss halt alles, erst die Revolution kommen und erst dann wird es für alle besser. Und Anarchistinnen und Anarchisten eher sagen, man kann auch jetzt schon ein Stück weit das gute Leben im Jetzt auch schon erkämpfen. Das hat aber auch Grenzen. Und da haben sie zwei Strömungen, die kritisiert werden, aber auch sehr solidarisch kritisiert werden, finde ich, die ich sehr wichtig finde. Einerseits der sogenannte Lifestyleism, wo gesagt wird, ja, Lifestyle, das klingt jetzt ganz böse, aber das heißt einfach nur, dass man in seinem Lebensstil schon versucht, sein Leben anders zu führen. Also es kann sein, ganz individuell, aber auch so ein bisschen mit Hausbesetzung oder Landkommunen, versucht irgendwie aus dem System quasi auszusteigen, kein Geld zu brauchen und sich sein Essen selber anzubauen oder über Containern oder Ladendiebstahl halt irgendwie ohne Geld zu leben. Und gerade im Punk und Hardcore kennt man das ganz viel, das ist ja auch so ein bisschen ein Hype drum, dass man so seinen Lebensstil so anarchistisch ausrichtet. Die sagen, das ist schon mal gut, dass man, da kann man schon mal was machen, da kann man schon ein bisschen was rausholen. Muss sich aber bewusst sein, dass es enge Grenzen haben, diese Vorwegnahme. Weil ich meine, Containern ist, da musst du nachts irgendwie raus und in den Mülleimern wühlen und gucken, ob da noch was zu essen ist. Das ist nicht so jedermanns und jeder Frau's Sache irgendwie. Das wird meine Oma vielleicht nicht so machen. Das ist auch, wenn das alle machen würden. Also wir haben mal, als das ein bisschen so hier Mode geworden ist in Tübingen, war das auch teilweise schon eng und so, ah nee, da gehen die Leute schon vor uns Containern, müssen wir vorhin, damit nicht alles weg ist. Also es hat auch seine Grenzen an der Kapazität her. Auch Ladendiebstahl trauen sich halt viele irgendwie nicht und man hat irgendwie Schiss oder moralische Bedenken oder sonst was. Man kann nicht jetzt so einfach sagen, ja, ich lebe ohne Geld, ich klaue mir mein Zeug zusammen, das sollen doch alle machen, weil das ist für andere halt in anderen Situationen nicht so möglich. Hausbesetzung genauso oder auch das Landkommunenleben. Es ist einfach, die Gefahr dabei ist, dass man sagt, ja, ich mache es ja jetzt schon richtig Und die Masse der Leute, die sind halt dumm, die leben halt im System, die lassen sich ausbeuten. Dass man auch schon anfängt, so ein bisschen, wie es ja auch Mode ist, Bürger nicht mehr zu sagen, ja, die Reichen, die profitieren das Bürgertum, sondern alle anderen sind Bürger. Alle, die nicht wir sind, und wir sind hier die coolen, autonomen, selbstverwalten, und wir leben gut und die anderen leben alle scheiße. Weil so lässt sich halt die Gesellschaft nicht verändern. Wenn du nur, wenn du dich hauptsächlich damit beschäftigst, dich zu anderen abzugrenzen und nicht die Gemeinschaft, Gemeinsamkeiten zu sehen und gemeinsam zu kämpfen. Und der zweite Vorwegnahmestil, dieses Dual Power Strategies, also duale Macht, das ist schon ein bisschen, auch geht ein bisschen in die Richtung wie das hier oben, aber ist schon ein bisschen schmufer. Also ist schon ein bisschen eher so gemacht, dass auch alle mitmachen können. Sowas wie Food Corps, Mietshäuser-Syndikat, also so Wohnprojekte wie dieses Haus hier. Oder auch Anarchosyndikalismus, also dass man schon so anarchistische Gewerkschaften aufbaut. Und bei den drei Sachen ist es so auch das Konzept, deswegen heißt es duale Macht, weil es heißt, okay, es gibt jetzt halt so die kapitalistische staatliche Vergesellschaftung und man versucht nebenher noch so eine andere Form aufzubauen. Und die wird dann irgendwann so groß, dass die dann größer gewachsen ist und dann alle Häuser in Tübingen jetzt nur noch dem Mietshäuser-Syndikat gehören und deswegen kaum noch Miete gezahlt werden muss und so weiter. Also da sagen sie auch, das sind gute Sachen, das soll man machen, die Leute lernen Selbstverwaltung und das sind auch viele von ihren Mitgliedern so mit drin in solchen Geschichten. Aber auch das hat seine Grenzen, weil wenn jetzt heute aus der Gewerkschaft austritt und in so eine Mini-Gewerkschaft gründet, die anarchosyndikalistisch ist zum Beispiel, oder Mietshäuser-Syndikat ist auch, du brauchst Direktkredite, das ist nicht was, was so leicht ein Massenkonzept wird. Das dauert sehr lang und je länger es dauert, desto mehr kann das auch wieder vereinnahmt werden von denen, die wirklich Geld machen mit Kapital, also die wirklich ein Interesse haben, das aufrechtzuerhalten. Genau, deswegen haben die als Vorschlag halt ihren Kultur des Widerstandes. Also die sagen, alle möglichen Bewegungen, Organisationen, Gruppen, Initiativen sind Teil dieses Kultur des Widerstandes. Und eigentlich geht es darum, Bindungen von Solidarität zu erzeugen. Also ich meine, mein Lieblingsrapper hat mal gesagt, Klassenkampf ist, wenn du jeden deiner Nachbarn kennst, zum Beispiel. Holger Börner. weil dieses Verbinden eben, sich mit anderen zu verbinden und zu sehen, dass man in der gleichen Situation steckt in dem System, ist ein ganz wichtiger Punkt davon. Gleichzeitig aber auch ein konfrontatives Bewusstsein zu erzeugen. Nicht sagen, okay, die Herrschenden sind doch eigentlich ganz nett zu uns und die beuten uns ja ganz nett aus und so, sondern zu sagen, nee, wir wollen da wirklich was anderes, was ganz anderes und für alle gleich haben. Und da geht es eben gerade um das Wissen, was ich versucht habe, ein bisschen darzulegen, um vergangene Kämpfe und wie die geführt worden sind, wie Vereinnahmung funktioniert und wie man Vereinnahmung durch das Wissen, wie und dass wir uns Sachen erkämpft haben, verhindern kann. Und diese Kultur des Widerstandes wird getragen durch die Handlung der Massen, also nicht durch irgendwelche kleinen Minderheiten. Und die sagen so, die revolutionären Organisationen sind nur ein kleiner Teil davon und versuchen halt das mitzutragen und aufzubauen und so. Aber man muss sehen, dass ganz viele, ganz normale Leute vielleicht sich gar nicht radikal äußern oder so und noch gar nicht radikal denken, auch eben Teil dieses Kultur des Widerstands. Ja. Noch, was kann die Anarchist Federation oder die revolutionären Organisationen machen? Also nicht die Führung übernehmen. Sie wollen auch keine Organisation aufbauen, die immer weiter wächst und irgendwann die Mehrheit stellt. Und also sind sich bewusst, dass sie eine Minderheit sind und auch bleiben werden. Schon eine wachsende Minderheit hoffentlich, aber halt nicht die Mehrheit werden. Und nicht für andere kämpfen und stellvertretende Kämpfe führen, sondern nur Kämpfe, wo auch Leute mit drin sind und mit betroffen sind. Eben Wissen und Erfahrungen halten, radikalisieren, Strukturen schaffen, Vernetzungen. Das ist ja so, dass aus der Anarchist Federation viele in ganz vielen verschiedenen Gruppen sind und in verschiedenen Bewegungen versuchen dann halt die Perspektiven zusammenzutragen. Dass zum Beispiel die Antikriegsbewegung nicht gegen die Frauenbewegung ausgespielt wird oder die Menschenrechtsbewegung, weil dann gesagt wird, ja, wir müssen einen Krieg führen für die Menschen und für die Frauenrechte. Und dann ist die Antikriegsbewegung sagt nein und die Menschen- und Frauenrechtsbewegung sagen ja und so weiter, sondern dass da ein Bewusstsein füreinander ist und man sich nicht gegenseitig ausgrenzt, auch gerade Rassismus, Sexismus und die ganzen Kämpfe. Und dass man so zusammenkämpfen kann, das ist die Idee von denen. Ja, das war's.